Nach einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Newsis erklärte am 26. Mai das höhere Gericht Seoul in Südkorea auf einer Berufungsinstanz die drei Mitglieder des Korea-Vereins für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie, einschließlich des gemeinsamen Vertreters der Organisation, für schuldig und bestätigte das vorige Justizurteil. Bei dieser faschistischen Entscheidung behauptete das Gericht, dass diese Organisation einer profeindlichen Institution entspreche, die durch die Lobpreisung und Ermutigung der Tätigkeiten Nordkoreas und durch den Anschluss daran die staatlichen Schäden verursachen könne und dass eine schwere Bestrafung unvermeidlich sei, weil sie trotz der ehemaligen strafrechtlichen Strafe in der Vergangenheit wegen des Verstoßes gegen das Sicherheitsgesetz diesmal wieder gleichen Fehler begangen habe. So lehnte der Seouler Gerichtshof die Berufung ab und verurteilte die Angeklagten wie bei der ersten Instanz zu 2 Jahre Zuchthaus und 3 Jahre Qualifikationsentzug.